Erster, die Israeliten zogen weiter. Sie kamen nach Rafidim. Dort gab es kein Wasser. Das Volk hatte Durst. Zweiter, das Volk stritt mit Mose. Sie sagten, gib uns Wasser. Mose fragte, warum streitet ihr mit mir? Warum prüft ihr Gott? Dritter, das Volk hatte großen Durst. Sie beschwerten sich bei Mose. Sie sagten, warum hast du uns aus Ägypten geholt? Sollen wir hier sterben? Unsere Kinder und Tiere auch? Vierter, Mose rief zu Gott. Er sagte, was soll ich tun? Das Volk will mich steinigen. Fünfter, Gott sagte zu Mose, geh vor dem Volk her. Nimm einige wichtige Männer mit. Nimm auch deinen Stab mit. Du hast damit auf den Nil geschlagen. Sechster, ich stehe dort auf einem Felsen. Es ist am Berg Horeb. Schlag auf den Felsen. Dann kommt Wasser heraus. Das Volk kann trinken. Mose tat es vor den Männern. Siebter, Mose nannte den Ort Massa und Meriba. Das Volk hatte dort gestritten. Sie fragten, ist Gott bei uns? Achter, dann kamen die Amalekiter. Sie wollten die Israeliten angreifen. Das war in Rafidim. Neunter, Mose sagte zu Josua, wähle Männer aus. Geht morgen zum Kampf. Ich stehe auf dem Hügel. Ich halte den Stab Gottes. Zehnter, Josua tat, was Mose sagte. Er ging zum Kampf. Mose, Aaron und Hur gingen auf den Hügel. Elfter, wenn Mose die Arme hob, gewann Israel. Wenn er die Arme senkte, gewannen die Amalekiter. Zwölfter, Moses Arme wurden müde. Sie legten einen Stein unter ihn. Er setzte sich darauf. Aaron und Hur hielten seine Arme. Sie hielten sie bis zum Abend hoch. Dreizehnter, Josua besiegte die Amalekiter. Er besiegte ihr ganzes Volk. 14. Gott sagte zu Mose, schreib das in ein Buch. Sag es Josua. Ich werde die Amalekiter vernichten. Niemand soll sie mehr kennen. 15. Mose baute einen Altar. Er nannte ihn, Gott ist mein Zeichen. 16. Gott wird für uns kämpfen.